Rollo, alle, als würde man sich einen Hochleistungs-PC-Computer kaufen und den dann benutzen, um FreeCell zu zocken, weil das schon vorinstalliert ist. So benutzt Rainer seinen Echo Dot. Da sind ein paar Kinkerlitzchen vorinstalliert und unser dicker, fetter Pfannkuchen freut sich diebisch darüber. Witze erzählen. Alexa kann die lustigsten Witze erzählen. Außerdem kann sie. Ja, muss er sich ASMR reinwurschteln, muss er mal sehen, wie er das hingefegelt bekommt. Natürlich wird nichts dergleichen geschehen. Zur Bedienung des Geräts ist unser Prallo schlicht und ergreifend zu blöde. Aber immerhin genießt er die futuristische Atmosphäre, die diese überteuerte Wanze in sein abbruchreifes Haus zaubert. Schließlich ist ja das Schanzeninterieur in seinem sterilen Minimalismus schon voll auf Raumschiff-Optik gestylt, zumindest wenn man mit Raumschiff-Optik das Holodeck der Enterprise meint, bei dem jemand die Voreinstellung Dresden 45 gewählt hat. Neben der Möglichkeit, der Vereinsamung entgegenzuwirken, hat das neue Spielzeug unseres Ogerbabys eigentlich nur zwei Funktionen. Und Rainer wäre nicht Rainer, wenn es ihm nicht gelänge, selbst diese beiden Vorteile noch zu ruinieren. Erster, Geltungsdrang. Unser dicker, dummer Narzisst sehnt sich sehr nach Sozialprestige. Er hält sich für einflussreich, bedeutsam und wichtig. Als Alexa ihm zum ersten Mal die Definition von Drachenlord vorgesprochen hat, wurde unter Garantie des Plastezelt, das unseren Prallo als Hose dient, im Schritt plötzlich feucht und inzwischen wird er sich das Sätzchen vom Pseudonym bestimmt schon viel hundertmal angehört haben. Und seine Alexa dient ihm als Befehlsempfängerin. Endlich ist wieder jemand in seinen Alltag getreten, den der Lord nach Belieben herumkommandieren darf. Rollo, alle, ich kann doch nicht der Einzige sein, dem das fehlende Bitte immer wieder auffällt. Ist natürlich albern, zu einer Key höflich zu sein, aber es geht ja nicht um Umgangsformen, sondern um Sprachmuster und Redegewohnheiten. Wer sich angewöhnt hat, Bitten mit Bitte zu formulieren, wird sich das wohl nicht gleich wieder abgewöhnen, wenn er zum ersten Mal mit einem Roboter redet. Aber Rainer redet mit einem Roboter halt genauso, wie er auch schon immer mit Menschen geredet hat, also damals, als er noch Menschen zum Reden hatte. Der Captain sitzt auf der Brücke, halt nein, ein vollumfänglich am Leben gescheiterter Fettsack hängt in einem Sperrmüllsofa, und bellt Befehle in die Gegend und prompt reagiert eine servile Frauenstimme wie aufs Kommando. Alexa lauter. Alexa leiser. Nicht, weil die Musik die falsche Lautstärke hätte, sondern weil Rainer endlich mal wieder die Macht hat. Erinnert sich jemand an die Simpsons-Folge, in der Homer stundenlang sein elektrisches Krankenhausbett rauf und runter klappt? Einfach aus Faszination über den Mechanismus und Lust an der Befehlsgewalt, die ihm im Alltag fehlt? Genauso dumm nur, wenn Alexa dem Lord den Gehorsam verweigert, weil der Lord halt zu dumm ist, seine neue Sklavin entsprechend zu instruieren. Alexa, lauter welches Gerät denn? Als würden die Designer des Geräts es darauf anlegen, fette Fettesche mit fetten Minderwertigkeitskomplexen zu verärgern. Es ist einfach zu schön. Nur eine Frage der Zeit, bis der genervte Wutlord die Fassung verliert und seine unbotmäßige Robotersklavin wie nicht gescheit zusammenbrüllt. Zweiter, Musikwünsche. Hat mal jemand darüber nachgedacht, warum unser Qualemann nur noch so selten Musikwünsche erfüllt? Na gut, er ist halt eine faule Sau, aber so faul? Könnte doch sein, dass die Erfüllung der Musikwünsche für den Leserlord eine echte Anstrengung und eine Quelle der für ihn so gefährlichen Scham sind. Erst den Wunsch entziffern, dann auf YouTube das gewünschte Video raussuchen, uff, lesen und schreiben zugleich und alles in einer Fremdsprache. Und wenn's schief geht, dann auch gleich vorzeugen. Also lieber heute keine Musikwünsche, weil, hol's Maul, sonst bann ich dich. Und diese unliebsame und riskante Arbeit könnte ihm sein Spielzeug wirklich und wahrhaftig abnehmen. Alexa, spiel Rende Tales von Eremiden, zack, fertig, wirklich zu uns zu schön, dass Rainers Fähigkeiten in englischer Aussprache so unsagbar erbärmlich sind, dass seine Sklavin ihn schlechterdings nicht versteht. Und unser Prallo ist natürlich zu selbstverliebt und zu dämlich, diese Ursache des Problems zu akzeptieren oder auch nur zu erkennen. Lieber ASMR Geld, das er nicht hat, für Irrchen dann Musikabo raustun. Das Resultat bleibt dasselbe, Alexa versteht ihn nicht. Alexa tut nicht, was er will. Dabei könnte das so schön sein und bestimmt hat Rainer sich das auch schon sehr schön ausgemalt, wie er streamt und gönnerhaft auch die ausgefallensten Musikwünsche akzeptiert, ganz der Gütelord, um sie sofort nach Gutsherrenart an seine Digitalsklavin zu delegieren. Und jetzt will und will das nicht klappen. Warum? Weil Rainer für alles, ja, wirklich für alles einfach zu dumm ist. Es ist einfach nur schön. Ja, derzeit nervt die gute Alexa schon sehr, aber es sollte mich nicht wundern, wenn sie unseren steinummen Fettaschenbälde solcher Art frustriert, dass er mal wieder schön die Fassung verliert und sich wie der letzte Mensch aufführt. So wie damals, als er seinen Mikrofonständer verdroschen hat. Kannst du dir nicht ausdenken, Rainer ist dumm genug, leblose Objekte gegen sich aufzubringen. Es ist langsam aber sicher die ganze Welt sein Feind.